Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Das blühende Leben von Rolf Bohn. Produktion Radio Bremen 1979. Morgen, Sergeant. Morgen, Inspektor. Haben Sie eine Ahnung, was der Chief von mir will? Nee, Inspektor, habe ich nicht. Das werde ich Ihnen selbst erzählen. Kommen Sie rein, Barley. Danke. Guten Morgen, Sir. Morgen, Barley. Nehmen Sie Platz. Danke. Also, Sie wollen wissen, weshalb ich Sie hergebeten habe. Tja, wenn man zum Chief Detective Inspector befohlen wird, bedeutet das selten etwas Gutes. Chief Detective Inspector. Ich kann mich noch gar nicht an den neuen Dienstgrad gewöhnen. Das passt aber nicht übel zu Ihnen, Sir. Wissen Sie, Barley, ich bin fast 13 Jahre als Detective Inspector Stuart Hill herumgelaufen und hatte mich ganz gut an diesen Zustand gewöhnt. Jetzt ist mir etwa so zumute, als hätte ich heute früh einen nagelneuen Anzug angezogen, von dem ich noch nicht recht weiß, ob er mir nicht unter den Armen kneift. Aber deshalb habe ich Sie natürlich nicht zu mir gerufen. Sondern, Sir? Wegen der Liste der Personen, die man in der vergangenen Nacht in London tot aufgefunden hat. Nur die aus der City? Nein, aus dem gesamten Großraum London natürlich. Geht es um die Nicht-Identifizierten? Nein, um die anderen. Und von denen wieder um einen ganz bestimmten. Hier ist der Name. David Pritchard. Ja, Inhaber der pharmazeutischen Großhandlung G.B. White unten in Bromley. Ja. Constable Rogers vom dortigen Revier fand ihn gute 2 Stunden nach Mitternacht auf dem Beifahrersitz seines dunkelblauen Warhol auf. Ich muss mich berichtigen, Sir. Bitte. Es war nicht Pritchards Wagen. Sondern? Das Fahrzeug ist auf den Namen James St. John zugelassen. St. John? St. John. Ja. Pritchards Prokurist. Es ist keine Neugierde, Sir, aber woher wissen Sie? Dazu kommen wir noch, Barley. Erstmal zurück zu dem toten Pritchard. Was hat man am Tatort ermittelt? Zustand der Leiche? Gesichtsfarbe Himbeerrot. Der Mann sah aus wie das blühende Leben. Stammt diese Formulierung von Ihnen? Nein, Sir. Vom Constable. Er hat zu uns ein Protokoll geschrieben. Poesie und Streifendienst. Das verträgt sich schlecht. Aber trotzdem gut beobachtet. Mitten in der Nacht. Himbeerrot. Ja, typisch für Kohlenmonoxid. Worauf tippen Sie, Barley? Abgas aus dem Wagenmotor. Der lief ja sogar noch, als Rogers ihn auffand. Ein Schlauch war vom Auspuff her durch einen Spalt am rechten hinteren Wagenfenster ins Innere des Fahrzeugs geführt worden. Der Rest des Fensterspalts war mit einem Klebeband verschlossen. So. Ja, glasklarer Fall von Selbstmord, wenn Sie mich fragen. Haben Sie mal an Mord gedacht, Barley? Nein. Und weshalb nicht? Es wäre das erste Mordopfer in meiner Praxis, das ohne jede Gegenwehr den Vorkehrungen seines Mörders zusieht. Und die wären hier ja wohl einigermaßen umfangreich gewesen. Oder? Kein Einwand. Sprechen Sie nur weiter, Inspektor. Pritchard musste auf den Beifahrersitz verfrachtet werden. Ein großer, kräftiger Mann, noch keineswegs zu alt, um sich zur Wehr zu setzen. Ja, und dann musste der Schlauch ans Auspuffrohr angeschlossen und ins Wageninnere geführt werden. Anschließend hatte der Mörder den Scheibenschlitz sorgfältig zu verkleben, den Motor anzulassen und Pritchard höflichst zu bitten, diesen auf keinen Fall wieder auszuschalten. Ist das alles, Barley? Im Wesentlichen, Chief Inspector. Der Täter hatte sich jetzt nur noch geziemen zu verabschieden, selbstverständlich ohne die Wagentüren von außen zu verschließen. Keine Spur eines Kampfes oder irgendeiner Art von Gegenwehr. Nein, Sir. Mit Mord ist hier wirklich kein Geschäft zu machen. So gerne ich Ihnen noch den Gefallen täte. Vielleicht mangelt es Ihnen nur ein bisschen an Fantasie, mein lieber Barley. Meine Fantasie, Sir, pflege ich erst dann zu bemühen, wenn ich mit der Logik am Ende bin. Gut, Inspektor. Lassen Sie sich nicht verdrießen. Etwas anderes. Sie wunderten sich vorhin darüber, woher ich den Namen St. John kannte und wusste, dass es sich um Pritchards Prokuristen handelte. Ich bin begierig, das zu erfahren, Chief Inspector. Ganz einfach. Ich kannte David Pritchard. Den Toten? Denselben. Natürlich, als er noch lebte. Er saß mir gegenüber. Hier in diesem Büro. Auf dem gleichen Stuhl, den Sie jetzt mit Beschlag belegt haben. Der Besuch liegt fast auf den Tag genau 3 Wochen zurück. Was kann ich für Sie tun, Sir? Ich brauche Schutz. Polizeiliche Bewachung. Rund um die Uhr? Für Wochen, Monate oder für Jahre? Und an wie viele Beamte haben Sie gedacht? Würde Ihnen ein halbes Dutzend genügen? Sollten Sie mit Maschinenwaffen ausgestattet sein? Oder würden Sie Handgranaten bevorzugen? Für Ihren feinen Spott, Chefinspektor, fehlt mir in meiner augenblicklichen Situation die rechte Stimmung. Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, Mr. Pritchard. Ach ja, Pritchard war der Name. David Pritchard. Ganz richtig, ich habe Sie hier auf dem Anmeldezettel. Also, Mr. Pritchard, aktiver Polizeischutz ist in privaten Angelegenheiten vollständig ausgeschlossen. Ich darf davon ausgehen, dass es sich in Ihrem Fall um eine solche handelt. Ja. Es wird Ihnen sicherlich aus der Presse bekannt sein, dass es einen bestimmten Personenkreis gibt, der von vornherein als besonders gefährdet angesehen werden muss. Natürlich habe ich von den Very Important Persons gehört, Chief Inspector. Wenn ich Sie jetzt bitten würde, die Zahl der Beamten, die wir allein in der City von London für solche Zwecke bereithalten müssen, zu schätzen. Ich halte jede Wette, dass Sie mit Ihrer Schätzung auch nicht annähernd die Realität erreichen würden. Möglich. Gut. Darf ich Sie jetzt einmal fragen, wieso und inwieweit Sie sich bedroht fühlen? Denn um etwas derartiges handelt es sich ja wohl. Man trachtet mir nach dem Leben. Wer tut das? Meine Frau. Ihre Ehefrau? Ja, dieselbe. Woraus schließen Sie das? Ich weiß es. Es fällt mir, weiß Gott, nicht leicht, über diese Dinge zu sprechen. Sie können davon ausgehen, Mr. Pritchard, dass Ihr Bericht nicht über diese vier Wände hinaus gelangt. Jedenfalls nicht ohne triftigen Anlass. Meine Frau hat einen Liebhaber. Kennen Sie ihn? Er heißt James St. John und ist seit einigen Jahren Prokurist meines Unternehmens. Ich betreibe eine Großhandlung für pharmazeutische Artikel in Bromley. Das ist zwar unerfreulich, Mr. Pritchard, aber darin muss man noch nicht unbedingt eine Bedrohung sehen. Evelyn? Das ist meine Frau. Also, zwischen Evelyn und mir besteht ein beträchtlicher Altersunterschied. Ich habe die 55 hinter mir. Sure. Evelyn wird im Herbst dieses Jahres 36. Unsere Ehe ist kinderlos. Aha. St. John ist nur 2 Jahre älter als Evelyn. Aber das allein muss noch nicht allzu viel bedeuten. Sicherlich nicht. Aber ich habe einige Telefongespräche zwischen den beiden abgehört, von einem Zweitapparat aus, der sich in der Garage meines Hauses befindet. Der Inhalt dieser Gespräche war eindeutig. Die beiden warten nur auf eine passende Gelegenheit, sich meiner zu entledigen. Ja, aber da wäre doch wohl eine Scheidung das nächstliegende. Würde ich sie beantragen, so trüge mir das mit Sicherheit schwere finanzielle Opfer ein. Evelyn andererseits würde nie von sich aus einen solchen Schritt unternehmen. Ich kenne sie. Sie fürchtet den Eklat. Die gesellschaftliche Ächtung, die mit einiger Wahrscheinlichkeit aus dem Scheidungsprozess erwachsen würde. Ich verstehe Ihre Situation, Mr. Pritchard. Sie haben auch meine Anteilnahme. Aber ich muss Ihnen noch einmal sagen, dass es völlig ausgeschlossen ist, hier von Amts wegen einzugreifen. Ja, aber was in aller Welt soll ich tun? Wenn Sie meinen persönlichen Rat wollen... Ich bitte darum. Wenden Sie sich an einen Privatdetektiv oder ein Bewachungsunternehmen. Es gibt da sehr fähige Kräfte. Ich könnte Ihnen die eine oder andere Anschrift nennen. Leute, die aus dem Polizeidienst hervorgegangen sind. Das ist ganz und gar unmöglich, Chief Inspector. Mit einer größeren Zahl von Bewachern, die überdies noch ständig wechseln würden, könnte die Sache nie und nimmer geheim gehalten werden. Kurz oder lang würden die Spatzen die Zusammenhänge von den Dächern pfeifen und ich wäre erledigt. Privat wie geschäftlich. Tja. Ich könnte Ihnen nicht mit gutem Gewissen widersprechen, Mr. Pritchard. Tja, da bleibt nur noch eines. Und das wäre? Verreisen. Weit weg und für unbestimmte Zeit. Sagen wir, für mindestens 2 bis 3 Monate. Sie könnten das mit Überarbeitung angegriffener Gesundheit oder dergleichen begründen. Wie sollte mir das weiterhelfen? Und zumindest wären Sie für längere Zeit außer Gefahr. Außerdem wäre es durchaus denkbar und entspräche auch allgemeiner Erfahrung, dass sich während eines solchen Zeitraums manche Dinge klären und zum Besseren wenden. Ach, einen anderen Rat kann ich Ihnen zu meinem Bedauern nicht geben. Und auch diesen, wie gesagt, nur unverbindlich und als Privatperson. Das also war's, Barley. Und ich will Ihnen nicht verhehlen, dass mir bei Pritchards Abgang nicht sonderlich wohl war. Verstehe ich nicht. Nun, ich hatte das sichere Gefühl und ich habe es auch heute noch, dass ich den armen Kerl auf die Straße geschickt habe, einfach um ihn loszuwerden und dass ich mir überhaupt nicht die Mühe gemacht habe, ihm zu helfen. Was sonst hätten Sie tun sollen? Sie sind doch nicht sein Beichtvater. Und was Sie ihm über die Unmöglichkeit eines Polizeieinsatzes gesagt haben, musste ihm ja wohl einleuchten. Na, jedenfalls liegt er jetzt tot in der Gerichtsmedizin. Und ich bin nach diesem Gespräch mit Pritchard einfach nicht bereit, die Selbstmordtheorie zu akzeptieren. Ich täte nichts lieber, als Ihren Vermutungen zu folgen, Sir. Aber ich meine, die Tatsachen sprechen für sich. Und ich kann sie nicht einfach vom Tisch fegen. Ja. Wenden wir uns doch noch einmal dem Auto zu, in dem sich dies alles zugetragen hatte. Fällt Ihnen da nichts auf, Barley? Sollte es das? Ich meine, ja, Inspektor. Zum Beispiel die Tatsache, dass es nicht Pritchards eigener Wagen war, in dem er sich umgebracht haben soll. Weshalb hat er nicht sein Bentley dazu benutzt? Können Sie sich einen Selbstmörder vorstellen, Barley, dem sein eigenes Fahrzeug zu schade ist, sich in demselben ins Jenseits zu verfügen? Ja, jetzt, dass Sie diesen Punkt anschneiden, Chief Inspector... Sehen Sie, da setzen auch Ihre Zweifel ein. Weiter. Was ist mit dem Inhalt des Autos? Nun, unsere Techniker haben das Innerste nach außen gekehrt. Und? Das Übliche. Werkzeug, Wagenheber. Was hat man im Handschuhfach gefunden? Papiertaschentücher, ein Portemonnaie mit Parkmünzen, eine elektrische Handlampe, eine silberne Taschenflasche und ein gleichartiger Trinkbecher. Taschenflasche, Trinkbecher. Auf Flasche und Becher waren die Initialen J.ST.J. eingraviert. James St. John. Interessant. Ja. Und die Flasche war zu einem Drittel gefüllt. Ein Rest der Flüssigkeit befand sich noch im Trinkbecher. Etwas war auf den Sitz verschüttet worden. Alkohol? Roch danach. Gin, würde ich sagen. Ist schon im Labor. Was ist mit der Leiche? Liegt im Gerichtsmedizinischen. Die Autopsie? 9:15 ist es jetzt. Ja, die müsste schon vorbei sein. Sobald der Bericht vorliegt, hätte ich ihn gern auf meinem Tisch. Geht in Ordnung, Sir. Ist die Witwe verständigt? Das haben die von Bromley aus erledigt. Gut. Ach, noch eines, Barley. Ja? Bevor Sie gehen, lassen Sie mir doch bitte vom Vorzimmer aus eine Verbindung mit Mrs. Pritchard machen. Ja, darf ich Ihnen irgendetwas anbieten, Chief Inspector? Danke, Mrs. Pritchard. Im Augenblick nicht, danke. Tja, was ist mit Mr. St. John? Er muss jeden Augenblick hier sein. Ich habe ihn angerufen. Auf Ihren Wunsch hin. Obwohl ich nicht recht einsehe, was Mr. St. John mit dem Tod meines... Nur eine Formsache zunächst. Es erleichtert mir die Arbeit. Ich muss alle Personen aus dem Umkreis des Verstorbenen sehen. Ich müsste also eigens einen Termin mit St. John ausmachen. Nun, was ist, Mrs. Pritchard? Ja? Wollen Sie nicht öffnen? Ja, ja. Oder soll ich? Nein, ich mach's schon. Ah, Mr. St. John, wenn ich nicht irre. Der bin ich. Ich höre, Sie wollten mich sprechen, Chief. Nehmen Sie doch Platz, Sir. Tja. Es handelt sich um Mr. Pritchard. Mr. David Pritchard. Er ist tot. Woher wissen Sie? Mrs. Pritchard sagte es mir am Telefon. Hat sie Ihnen auch erzählt, wodurch er zu Tode gekommen ist? Es war irgendetwas mit einem Auto, wenn ich Mrs. Pritchard richtig verstanden habe. Mit Ihrem Auto, Mr. St. John. Ein Unfall, also? Kaum. Bei einem Unfall mit Motorabgasen hat man wohl nur selten Gelegenheit, einen Schlauch vom Auspuff ins Wageninnere zu führen und anschließend den Fensterschlitz sorgfältig zu verkleben. Selbstmord, also? Möglich. Sagen Sie, Mr. St. John, weshalb benutzte Pritchard Ihren Warhol, es ist doch Ihr Wagen, ja? Ja. Anstatt seinen eigenen zu nehmen? Er hatte mich darum gebeten. Es gab da einen Schaden an seinem eigenen Wagen. Jedenfalls sagte er mir das am Telefon. Irgendetwas mit dem Getriebe. Er konnte ihn gestern nicht richten lassen. Es war ja Sonntag. Keine Werkstatt war besetzt. Das kann ich bestätigen. David hatte mir schon gestern früh davon erzählt. Und weil er unbedingt noch mal raus musste nach Bromley in seinen Firmenlager... Weshalb musste er das? Am Wochenende hatte sich irgendein Fehlbestand ergeben. Ich glaube mit dem Morphin. Das hatte David ziemlich erregt. Und er wollte die Bestände unbedingt noch am Sonntag überprüfen. Und da hat er James, ich meine Mr. St. John, gebeten... Bleiben Sie ruhig bei der vertraulichen Anrede, Mrs. Pritchard. Auch Sie, Mr. St. John. Es erleichtert die Unterhaltung. Und ich bin über die, sagen wir, die Beziehungen, die zwischen Ihnen beiden bestehen, unterrichtet. Also erlauben Sie, Inspektor, wie kommen Sie dazu? Chief, Inspektor, wenn ich Sie korrigieren darf. Sie können sich aber auch die Anrede sparen. Um auf Ihre Frage einzugehen, wenn ich an Untersuchungen der vorliegenden Art herangehe, dann verschaffe ich mir vorher die nötigen Informationen. Ich tappe nicht gern unnötig im Dunkeln. Ja, aber... Ich denke, wir waren uns darüber einig, nicht länger um den Kern der Sache herumzureden. Also, seit wann besteht dieses Liebesverhältnis zwischen Ihnen beiden? Wie lange habe ich gefragt? Mr. St. John. Bitte. Seit etwas über 8 Monaten. Wenn Sie meinen Mann gekannt hätten, Chief Inspector. Wenn Sie miterlebt hätten, wie er mich immer wieder gequält hat mit seiner Eifersucht und seinen Vorwürfen. Das überrascht mich nicht, Mrs. Pritchard. Und ich mache Ihnen aus Ihrer Beziehung zu Mr. St. John auch gar keinen Vorwurf. Ich bin nicht als Sittenrichter hierher gekommen. Mir geht es einzig und allein um den Tod Ihres Gatten und um dessen Aufklärung. Wenn es aber doch Selbstmord war. Das haben Sie ja selbst eingeräumt. Als Möglichkeit, Mr. St. John. Als Hypothese sozusagen, als eine von mehreren denkbaren. Leider aber steht der Selbstmordtheorie ein sehr gravierender Umstand entgegen. Würden Sie das näher erläutern, Chief Inspector? Gern. Es dreht sich um einige Ihrer zahlreichen Telefongespräche mit Mrs. Pritchard, die Sie vorzugsweise... Aber lassen Sie mich bitte ausreden. Sie führten diese Gespräche vorzugsweise dann, wenn Sie wussten, dass Mr. Pritchard außer Haus war. Haben Sie denn dafür kein Verständnis? Volles Verständnis sogar. Ich selbst an Ihrer Stelle hätte wohl kaum anders gehandelt. Nur schade... Nur schade was? Nur schade, dass in mehreren dieser Gespräche von der angeblichen Notwendigkeit die Rede war, Mr. Pritchard baldmöglichst aus dem Wege zu schaffen. Wer hat Ihnen das erzählt? Wie können Sie nur so etwas behaupten? Im Augenblick möge es Ihnen genügen, dass ich es weiß. Sie können es abstreiten, das ist Ihr gutes Recht. Sie können auch völlig zu meinem Vorwurf schweigen. Natürlich dürfen Sie auch einen Anwalt hinzuziehen. Nur müsste ich Sie in all diesen Fällen bitten, mich nach New Scotland Yard zu begleiten. James, ich möchte das nicht. Wenn ich nur daran denke, die Presse, das Aufsehen in der Öffentlichkeit, ich könnte in den Boden versinken. Also gut, wir haben gelegentlich davon gesprochen, dass uns sein Verschwinden oder Ableben mit einem Schlage von allen Schwierigkeiten befreien würde. Wie man so etwas schon mal erörtert, wenn man sich in einer scheinbar ausweglosen Lage befindet. Wenn ich Sie recht verstehe, Mr. St. John, wollen Sie sagen, dass es von Erörterungen oder Spekulationen dieser Art bis zur Tatausführung noch ein weiter Weg ist. Ein Weg, der in den meisten Fällen gar nicht erst beschritten wird. Genau das wollte ich ausdrücken, Sir. Schließlich litt Mr. Pritchard seit langem unter Bluthochdruck. Er war auch nicht mehr der Jüngste. Es hätte gut und gern geschehen können, dass er ohne jedes Zutun... Ja, ich verstehe Sie schon. Ach, würden Sie bitte abheben, Mrs. Pritchard? Das Gespräch könnte für mich sein. Ich habe mir erlaubt, die Nummer Ihres Anschlusses in meinem Büro zu hinterlassen. Mrs. Pritchard? Ja, der ist bei uns. Ja, einen Augenblick bitte. Dankeschön. Bitte. Ja? Barley. Der Befund? Nein, den aus dem Labor, das ist im Augenblick das Wichtigste. Über das andere können wir nachher sprechen. Ja, ich höre. Aha. Irrtum ausgeschlossen. Okay, das genügt. Bis später. So. Tja, Mr. St. John, was ich Sie zu fragen hätte. Sie haben David Pritchard gestern nicht zufällig auf der Fahrt nach Broomley begleitet. Erlauben Sie. Waren Sie doch nicht gleich aus der Haut. Es wäre ja immerhin denkbar gewesen. Die Antwort ist also nein. Ganz recht, Sir. Und Ihre Taschenflasche? Was ist mit der? Wie kommt die in das Handschuhfach Ihres Autos? Zusammen mit dem dazugehörigen silbernen Becher. Die Taschenflasche? Ja. Lassen Sie mich nachdenken. Darum möchte ich Sie bitten. Nebenbei, Mr. St. John, in der Flasche befand sich ein handelsüblicher Gin. Sie war heute früh noch zu etwa einem Drittel gefüllt. Ein Rest des Getränks war in dem Trinkbecher. Dann ist doch nichts Ungewöhnliches. Dazu ist schließlich eine solche Flasche da. Ungewöhnlich ist dabei nur eines, dass nämlich der Gin mit einer gehörigen Portion eines starken Barbiturats vermischt war. Zum Henker, wie kommt das Zeug in den Gin? Genau das hätte ich gern von Ihnen erfahren. Zuvor aber noch eine andere Frage. Ich hatte sie Ihnen vorhin schon einmal gestellt. Wie kommen Taschenflasche und Becher in das Handschuhfach Ihres Autos, das Sie nach Ihrer Darstellung Mr. Pritchard geliehen hatten, ohne selbst mit von der Partie zu sein? Ah, jetzt fällt es mir ein. David Pritchard, der es mir selbst vor 2 Jahren geschenkt hatte, als er mir Prokura gab, bat es sich vor 14 Tagen noch einmal von mir aus. Mit welcher Begründung? Er wollte, wie er mir sagte, noch einmal eine gleichartige Flasche nebst Trinkbecher herstellen lassen. Wieder mit Gravur. Diesmal als Präsent für seinen Lagermeister, der in diesen Tagen 25 Jahre im Dienst der Firma sein würde. Bis jetzt hat er mir die beiden Stücke nicht zurückgegeben. Ich habe sie nicht vermisst. Im Übrigen ging ich davon aus, dass sie als Muster für die Neuanfertigung noch in Händen des Juweliers seien. Hm. Ja. Ich denke, es ist jetzt an der Zeit, Ihnen meine Theorie vom Ablauf des Geschehens vorzutragen. Das heißt, wenn Sie sie hören möchten. Was meinst du, Evelyn? Natürlich müssen wir erfahren, was der Chief Inspector uns vorzuwerfen hat. Wie sonst könnten wir uns verteidigen? Kompliment, Mrs. Pritchard. Sehr vernünftig, Ihre Einstellung. Also, drehen wir die Uhr einmal um, sagen wir, rund 18 Stunden zurück auf den Nachmittag des gestrigen Sonntags. Mr. St. John, der allein und einsam in seiner Junggesellenwohnung sitzt, wo liegt Ihre Wohnung dort noch, Mr. St. John? In Belgravia. Gute Adresse. Also, Mr. St. John erhält einen Anruf. Ja, St. John. Ah, Sie sind's, David. Was kann ich für Sie tun? Nach Bromley wollen Sie raus? Ach ja, ja, wegen dieses Fehlbestandes. Ihr Wagen tut's nicht. Natürlich fahre ich Sie, David. Das ist doch überhaupt kein Problem. Das sind doch Hirngespinste, so war's nicht. Hat Pritchard Sie angerufen, Mr. St. John? Ja oder nein? Ja. Aber das Gespräch verlief nicht so, wie Sie es dargestellt haben. Wie sollte es auch? Sie waren nicht dabei und Sie sind kein Hellseher. Aber ich bin in der Lage, Mr. St. John, mir aus den Informationen, die mir zur Verfügung stehen und die sich zunehmend verdichten, ein tragfähiges Gebäude zu zimmern. Darauf verstehe ich mich nämlich, Sir, weil ich dieses Geschäft seit nur einigen Jahrzehnten betreibe. Nicht ganz ohne Erfolg, wenn ich das bemerken darf. Unterstellen wir einmal, das Telefongespräch hätte, was nicht der Fall ist, so und in der Form stattgefunden, wie Sie es schildern. Weiter. Ich bin ganz Ohr. Dann wären Anstoß und Gelegenheit zu dem Mord, den ich nach Ihrer Meinung geplant habe, ja von außen her, durch das Opfer selbst, ganz ohne mein Zutun auf mich zugekommen. Ach, glauben Sie ernsthaft, es sei das erste Mal in der Verbrechensgeschichte, dass ich einem Menschen, der seit langem einen Mordplan mit sich herumträgt, urplötzlich eine Gelegenheit bietet, diesen Plan zu verwirklichen? Ist er intelligent und entschlossen genug, und beide Eigenschaften schreibe ich Ihnen zu, dann wird er diese Gelegenheit beim Schopf fassen und sie realisieren. Das hätte ja bedeutet, dass ich in den 2, höchstens 3 Stunden, die uns nach Pritchards Vorschlag noch bis zur Abfahrt nach Bromley verblieben wären, dass ich also in diesen 2 bis 3 Stunden das Tatschema mit allen Einzelheiten und Möglichkeiten hätte abschätzen und entwickeln und die Tat selbst anschließend vollziehen müssen. Moment, Sie sprechen von Möglichkeiten. Was meinen Sie damit? Störfälle, mit deren Auftreten man rechnen muss. Etwa die nicht vorgesehene, aber mögliche Anwesenheit Dritter im Firmengelände. Des Nachtwächters vielleicht oder eines Laboranten oder sonstigen Mitarbeiters. Was hätte ein Laborant an einem Sonntagabend in der Firma in Bromley zu suchen? Etwa dort eine Privatarbeit durchzuführen, von der die Firmenleitung nicht unbedingt wissen soll. Weiter, womit wäre draußen zu rechnen gewesen? Auf der Straße, in irgendeinem Waldstück vielleicht, in dem man den Wagen ja wohl auch gefunden hat. Es ist zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber durchaus möglich, dass es dort Störungen durch Dritte gegeben hätte. Schlimmstenfalls sogar durch eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife. Erinnern Sie sich, Chief Inspector, dass Sie mir vor wenigen Minuten ein gewisses Maß an Intelligenz bescheinigt haben? Dabei bleibe ich. Danke. Also weiter. Nunmehr war ein Gummischlauch in geeignetem Durchmesser zu beschaffen. Dazu eine Zwinge, um ihn am Auspuffrohr zu befestigen. Klebeband, um den Fensterschlitz zu verschließen. Ein Barbiturat in geeigneter Menge und Stärke, um den K.O.-Trank herzustellen. All diese zielgerichteten Handlungen in diesen wenigen Stunden am späten Sonntagnachmittag? Ich denke, Sie müssen mir beipflichten, Chief Inspector Hill, dass ihr selbst die Heinzelmännchen von Köln versagt hätten, oder? Ich räume Ihnen ein, Mr. St. John, dass mich Ihre Darstellung nicht unbeeindruckt gelassen hat. Auf den ersten Blick scheint sie schlüssig. Schaut man aber genauer hin, dann gerät dieser Eindruck ins Wanken. Man braucht nur davon auszugehen, dass Sie den Plan des Kohlenmonoxidmordes mit all seinen Details schon seit langem gefasst hatten. Dass er gewissermaßen griffbereit in Ihrer Schublade lag. Sie mussten nur noch auf eine passende Gelegenheit zur Ausführung warten. Hätte Ihr Chef Ihnen diese gestern nicht selbst geliefert, so hätten Sie eine solche, nämlich das Angebot, Mr. Pritchard mit Ihrem Warhol nach Bromley zu fahren, kurz über lang, ohne Schwierigkeiten von sich aus herbeiführen können. Darf ich etwas bemerken, Chief Inspector? Wenn es uns weiterhilft, Mrs. Pritchard. Das, was ich Ihnen zu sagen habe, dürfte alle Spekulationen über den Tathergang beenden. Sir, ich höre. Eine halbe Stunde nach dem Telefongespräch, das Sie zitiert haben, falsch zitiert haben, Etwa gegen 17 Uhr erschien David in James' Wohnung, holte sich dort die Autoschlüssel ab und fuhr mit James' Wagen nach Bromley. Ohne James? Ohne ihn. Das vermuten Sie? Ich weiß es. Woher? 10 Minuten, nachdem David gegangen war, erschien ich in James' Wohnung. Ich fuhr erst gegen Morgen nach Hause. Während der ganzen Zeit hat James seine Wohnung nicht verlassen. Das kann ich bezeugen. Und zwar unter Eid, wenn es verlangt wird. Das wird niemand von Ihnen verlangen. Sie meinen, man wird mir auch ohne Eid glauben? Ich meine, man wird sich Ihre Aussage nicht einmal anhören. Weshalb nicht? Weil sie wertlos ist. Kommt es zur Verhandlung, dann wird Ihre Liaison mit Mr. St. John eine entscheidende Rolle spielen. Kein Gericht der Welt, kein Geschworener würde Sie unter diesen Umständen als klassische Zeugin werten. Vielmehr müssen Sie damit rechnen, als Tatbeteiligte, zumindest als Mitwisserin angesehen zu werden. Aber wir haben mit Davids Tod nichts zu tun, nicht das geringste, Chief Inspector. Weder Evelyn noch ich. Weshalb wollen Sie uns nicht glauben? Meinen Sie nicht, dass Sie damit ein bisschen zu viel von mir verlangen, Sir? Müssen wir uns als festgenommen betrachten? Nein, das wäre verfrüht, weil ich noch einzelne Tatumstände klären möchte. Ich mache Ihnen beiden einen Vorschlag. Was sollen wir tun? Mir Ihre Pässe ausliefern, zu getreuen Händen sozusagen. Und mir versprechen, London nicht zu verlassen, bevor ich Ihnen dafür grünes Licht gebe. Einverstanden? Ich finde, das ist ein fairer Vorschlag. Was meinst du, Evelyn? Ich sehe es genauso. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich Ihnen noch sagen, dass ich mit diesem Handel ein gewisses, nicht unbeträchtliches Risiko eingehe. Wenn Sie über alle Berge gehen, ob mit oder ohne Pässe, muss ich meinen Kopf hinhalten. Und es würde mich einige Mühe kosten, ihn mehr ungeschoren zu erhalten. Sie dürfen sich auf uns verlassen, Sir. Das hoffe ich. Und noch etwas. Eine weit verbreitete Meinung geht davon aus, der Untersuchungsbeamte, im vorliegenden Fall wäre ich das, sei ausschließlich darauf bedacht, sich auf das nächstbeste Opfer zu stürzen, wie der Stier auf das rote Tuch und es zur Schlachtbank zu führen. Es mag Kollegen geben, die in diesem Stil arbeiten. Ich darf mich in aller Bescheidenheit zu den Ausnahmen zählen. Und solange trotz gewichtiger Verdachtsgründe auch nur die geringste Unklarheit verbleibt, und so sehe ich Ihren Fall, überlege ich mir jeden Schritt dreimal, bevor ich ihn ausführe. Was ist mit dem Befund aus dem Gerichtsmedizinischen Institut, Barley? Er liegt vor Ihnen, auf Ihrem Tisch, Sir. Hey, muss ich das wirklich alles lesen? Ach was, Buddy, tun Sie mir den Gefallen und zitieren Sie mir die wichtigsten Punkte aus dem Autopsiebericht. Der Allgemeinzustand des Toten, seinem Alter angemessen, gewisse Veränderungen in den Gefäßen, Verengungen, dazu ein beginnendes Aneurysma. Alles ebenfalls altersbedingt. Das brauche ich jetzt nicht, nur die Dinge, die sich unmittelbar auf den eingetretenen Tod beziehen. Ja, da wäre das Barbiturat. Darüber habe ich Ihnen ja schon am Telefon berichtet. Ungewöhnlich hohes Quantum. Toxisch auf jeden Fall, aber für sich betrachtet, nicht tödlich. Für sich betrachtet, was soll das heißen? Nun, der gewünschte Erfolg... Der Tod also? Ja, trat erst und ausschließlich durch die Aufnahme des Kohlenmonoxids aus den Motorabgasen ein. Somit war die Zuführung der Barbitursäure nur eine Art von Vorbereitungshandlung, mit der sich Pritchard sozusagen am Todeskampf vorbeimogeln wollte. Oder sie wurde dem Opfer von seinem Mörder... Falls es einen gab... Natürlich nur dann. Also, der Mörder flößte Pritchard das Schlafmittel, das er rechtzeitig vorher in Gin aufgelöst hatte, nur deshalb ein, um von vornherein jede Gegenwehr auszuschalten und in aller Ruhe die bekannten Vorbereitungen, Installation des Gummischlauchs und so weiter durchführen zu können. Wenn man Ihre Mordtheorie akzeptiert, Chief Inspector. Niemand zwingt Sie dazu, Barley, und kommen Sie mir nicht immer wieder mit dem gleichen Einwand. Betrachten Sie meine Theorie als eine von mehreren möglichen, wenn Ihnen das lieber ist. Und jetzt... An die Arbeit. Ihre Aufträge, Sir. Zwei Dinge sind zu tun. Sie verschaffen mir eine Genehmigung des Lordrichters, die mich in die Lager versetzt, Konten und Bankschließfächer der Herren Pritchard und St. John einzusehen. Wird erledigt. Ferner ist die Nachbarschaft des Mr. St. John vorsichtig, aber gründlich zu überprüfen. Dieser Aufgabe werden Sie sich höchstpersönlich annehmen. Wünschen Sie Informationen über seinen Ruf, Weibergeschichten, Geldsachen und dergleichen? Auch das natürlich. Aber in erster Linie möchte ich wissen, wie seine Nachbarn über ihn denken und die Geschäftsleute, bei denen er üblicherweise einkauft. Ich möchte den Mann in den Griff bekommen, Barley. Nun, Inspektor, was haben Sie ermittelt? Oder warten Sie, lassen Sie mich erst berichten. Das Ergebnis wird Sie interessieren. Also, auf dem Konto von St. John gab es nichts von Belang. Die üblichen Eingänge, Gehalt, Umsatzprovisionen, ein paar Gratifikationen und so weiter. Auf der Ausgabenseite auch nur Selbstverständlichkeiten. Über ein Bankschließfach verfügt er gar nicht. Enttäuscht, Chief Inspector? Ich hatte nichts anderes erwartet. Und David Pritchard? Wie sah es denn bei dem aus? Ja, da gab es den großen Knall, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Ich musste ganz nach Bromley runterfahren. Die dortige Geschäftsstelle der Intercity Bank führt sein Konto. Der Geschäftsführer war zunächst ziemlich zugeknöpft. Ja, wie sich das für einen Mann seiner Profession gehört. Natürlich. Als ich ihm dann die Urkunde mit der richterlichen Ermächtigung vorlegte, tauchte er auf. Tut mir wirklich leid, Mr. Ridley. Henry Ridley. Also, Mr. Ridley, seien Sie versichert, dass ich nur höchst ungern in diesen internen Bereich Ihres Institutes eindringe. Aber es geht um die Aufklärung eines möglichen Verbrechens. Und die Informationen, die ich von Ihnen erbitte, interessieren mich nur in diesem Zusammenhang. Was möchten Sie sehen, Chief Inspector? Zunächst das Konto David Pritchard mit dem Stand vom heutigen Tag. Wir führen es unter seiner Firma, der pharmazeutischen Großhandlung J.B. White. Aber vielleicht wird es gar nicht nötig sein, dass Sie sich den Tagesauszug anschauen, Chief Inspector. Weshalb nicht? Weil ich Ihnen schon jetzt sagen kann, dass er eine rote Ziffer aufweist, in beträchtlicher Höhe. Ach, was bezeichnen Sie als beträchtlich? Nun, zum Beispiel einen fünfstelligen Betrag. Oh, das bedeutet, dass sich Pritchards Firma Ihnen gegenüber in einem beträchtlichen Debet befindet. Ja, nicht nur bei unserer Bank, auch einer Reihe anderer Firmen und Einzelpersonen gegenüber. Das überrascht mich, Mr. Ridley. Pharmazeutische Großhandlungen pflegen im Allgemeinen mit befriedigendem Resultat zu arbeiten. Das hat uns auch bewogen, Mr. Pritchard einen größeren Kredit einzuräumen, als er darum nachsuchte. Wann hat er Sie darum gebeten? Erst vor etwa 6 Wochen, nachdem der Firma viele Jahre hindurch immer ausreichende Barmittel zur Verfügung gestanden hatten. Und worin vermuten Sie den Grund für diese plötzliche Liquiditätsschwäche? In der Person des Mr. Pritchard. Als wir ihm den Überziehungskredit eingeräumt hatten, holten wir unauffällig Informationen ein. Das ist in solchen Fällen üblich. Schließlich müssen wir uns absichern. Durchaus verständlich. Das Bild, das sich daraus ergab, war erschreckend, Mr. Hill. Tut mir leid für Sie. Natürlich leiteten wir sofort die erforderlichen Schritte ein. Das heißt im Klartext? Wir kündigten Mr. Pritchard den Kredit mit sofortiger Wirkung. Rechnen Sie damit, dass er den Fehlbetrag ausgleichen wird? Wir hoffen es zuversichtlich. Begraben Sie diese Hoffnung, Sir. Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen. Weshalb sind Sie so sicher, Chief Inspector? Weil Mr. Pritchard nicht mehr am Leben ist. Sie meinen, er ist tot? Das ist es, was ich fragen wollte. Ein Unfall? Kein Unfall. Kein Unfall. Also Selbstmord oder was sonst? Ich bemühe mich gerade, das herauszufinden. Das ist keine gute Nachricht. Ich bedauere, Ihnen keine bessere bringen zu können. Eine letzte Frage noch, Mr. Ridley. Bitte fragen Sie. Was haben Ihre Nachforschungen über den finanziellen Status von Mr. Pritchard sonst noch ergeben? Einmal abgesehen von seinen Verpflichtungen Ihrer Bank gegenüber. Betrübliches, Chief Inspector. Ich habe das ja schon angedeutet. Wenn Sie das noch etwas konkreter sagen könnten. Stichworte genügen mir. Tja, 2 Wechsel sind in den letzten Tagen zu Protest gegangen. Jeder von Ihnen ebenfalls über eine 5-stellige Summe. Dann, und das erscheint mir noch bedenklicher, war in seiner Branche plötzlich die Rede von massiven Unregelmäßigkeiten in den Rauschgiftbeständen der Firma J.B. White. Die halbjährliche Kontrolle durch die Gesundheitsbehörden wäre in der kommenden Woche fällig gewesen. Ja, danke, Mr. Wettin. Das genügt mir. Und nun zu Ihnen, Barley. Was haben Sie im Umkreis der St. John'schen Wohnung ermittelt? Ja, also zunächst gab es überhaupt keine Resonanz. Die Leute dort leben ziemlich isoliert. Es sind meist Alleinstehende wie St. John selber. Niemand scheint sich sonderlich für den anderen zu interessieren. Mit einer Ausnahme allerdings. Die sollten Sie mir ein bisschen genauer beschreiben, Inspektor. Klingt, als steckt etwas dahinter. St. Johns Schlafzimmer liegt an der Rückfront des von ihm bewohnten Hauses. Das gegenüberliegende Haus ist nur durch eine schmale Gasse von dem seinen entfernt. Beide Häuser sind 4-stöckig. Die Leute, die in den unteren Stockwerken wohnen, bis zum 2. etwa, die haben überhaupt keinen Ausblick auf den freien Himmel, sondern nur auf die gegenüberliegende Hausfront. Die haben also, wenn sie nicht gerade fernsehen, eigentlich nur die Möglichkeit, die Fenster der gegenüberliegenden Wohnungen zu betrachten. Das war es doch wohl, was Sie sagen wollten. Genau das. Und in diesen Wohnungen schaute ich mich ein bisschen gründlicher um. Genauer gesagt, in der schräg gegenüberliegenden. Sie gehört einer gewissen Mrs. O'Leary. Weiter. Bin ich zu weit schweifig, Sir? Nein, nein, Barley. Jedes Detail könnte hier von Bedeutung sein. Also, weiter, weiter. Ich sprach also von Mrs. O'Leary. Ja, das taten Sie. Alte Jungfer. Um die 56. Sie legt aber Wert darauf, als verheiratete oder verheiratet gewesene Frau angesprochen zu werden. Was sie natürlich im ganzen Leben nicht gewesen ist. Hoffentlich haben Sie ihr genügend Honig um den Bart geschmiert. Natürlich, Sir, natürlich. Trotzdem war sie zu Beginn ziemlich muffig und zugeknöpft. Alles andere als kooperativ. Von New Scotland Yard, sagen Sie? Geht es immer noch um diese Teedose, die man mir bei Harrods in meine offene Handtasche gesteckt hat? Ich habe das alles doch schon lang und breit dem Wachhabenden im Revier erzählt, wohin man mich geschleppt hat. Widerrechtlich, Sir. Ich hätte nicht übel Lust... Ich habe keineswegs die Absicht, Mrs. O'Leary, Ihnen aus Ihrer Teedose einen Strick zu drehen. Nein, nein, im Gegenteil. Ich wünsche Ihnen recht guten Appetit beim Konsum des Inhalts. War es denn wenigstens eine anständige Sorte? Natürlich. Labsam Souchong. Rauchig. Ich nehme... ich kaufe nur die beste Sorte... Aber was nützt es mir? Man hat mir die Dose auf dem Revier abgenommen. Auch das gegen Recht und Gesetz, Sir. Aber mit einer einsamen alten Frau kann man ja machen, was man will heutzutage. Sie werden mir erlauben, Mrs. O'Leary, dass ich Ihnen eine Pfundpackung dieser von Ihnen bevorzugten Sorte zukommen lasse. Als Präsent oder besser als Gegenleistung für eine kleine Gefälligkeit, die ich von Ihnen erbitte. Oh, ist ja nett, Sir. Aber ich wüsste wirklich nicht, was für eine Art von Gefälligkeit ich Ihnen erweisen könnte. Sehen Sie, ich lebe hier ganz allein, halte keine Zeitung, habe überhaupt keinen Kontakt zu den Leuten, die hier wohnen. Aber Sie haben doch offenbar wissenschaftliche Interessen. Wissenschaftliche Interessen? Wie kommen Sie darauf? Ich glaube fast, Sie wollen sich über mich lustig machen. Oh, wie käme ich wohl dazu, Mrs. O'Leary? Aber das kleine Fernrohr, das Sie da am Fenster stehen haben, das bringt mich zu der Vermutung, Sie interessierten sich für Astronomie. Das heißt, den Sternenhimmel, den könnten Sie von hier aus ja gar nicht sehen. Ob mit oder ohne Fernrohr. Tja, da müssten Sie schon 3 Stockwerke höher wohnen. Das Ding da, dieses Fernrohr, steht schon seit Jahren hier rum. Fiel mir mal auf Shepherd's Market in die Hände. So wie die Teedose bei Harrods. Sie behauptete, sie habe das Fernrohr billig erstanden. Keine 2 Pfund habe man dafür von ihr verlangt. Kurz und gut, schließlich bequemte sie sich, wenn auch widerwillig, zu dem Eingeständnis, dass es hin und wieder schon mal vorgekommen sei, wenn auch ohne jede Absicht, vielmehr durch reinen Zufall, dass sie vornehmlich spät abends oder des Nachts das Objektiv auf die ihr gegenüberliegenden erleuchteten Fenster gerichtet haben. Sagen Sie nur noch, Barley, dass die alte Dame auch in der letzten Nacht auf Beobachtungsposten war. Genau das, Sir. Ach. Ihr Periskop war vom Einbruch der Dunkelheit bis zum frühen Morgen auf das Schlafzimmerfenster des Mr. St. John gerichtet, das offenbar nur von einer sehr dünnen und lichtdurchlässigen Gardine verhüllt war. Sieh mal an, ein weiblicher Voyeur, eine neue Variante in meiner Sammlung menschlicher Verirrungen. Wie mag die Frau das nur in die vielen Stunden hindurch ausgehalten haben? Sogar ein Soldat könnte nach spätestens 4 Stunden Ablösung verlangen. Tja, sie hat einen bequemen Sessel am Fenster stehen und ist nur an Abständen immer mal für eine knappe Minute zum Küchenherd gegangen, um ihren Teebecher aufzufüllen. Muss ich noch fragen, was es so Interessantes im St. John'schen Schlafzimmer zu sehen gab? Komm, Chief Inspector. Es war nicht nur interessant, es war eindeutig. Ein 2-Personen-Stück. Darsteller... James St. John und Evelyn Pritchard, wenn ich richtig vermute. Kein Einwand, Sir. Nun, dann bleibt nur noch eine Amtshandlung zu erledigen. Mrs. Taylor, schicken Sie Mrs. Pritchard und Mr. St. John zu mir herein. Beide hier, Chief Inspector? Beide festgenommen? Sie haben einen Festnahmekomplex, mein lieber Barley. Ich würde Ihnen raten, den abzulegen. Sie können sich dadurch eine Menge Unannehmlichkeiten in Ihrer zukünftigen Laufbahn ersparen. Ich habe die Entwicklung der letzten Stunde vorausgesehen und die beiden hergebeten, um endlich reinen Tisch zu machen. Tja, aber Ihre Theorie... War eben nur eine von vielen möglichen. Ich glaube, ich hätte das hinreichend klar gemacht. Ach, bitte nehmen Sie Platz, meine Herrschaften. Inspektor Barley ist Ihnen ja schon bekannt. Er war maßgeblich an den Ermittlungen beteiligt. Und das Ergebnis, Chief Inspector, wird man uns unter Anklage stellen? Das einzige Ergebnis unserer Feststellungen, derjenigen Inspektor Barley ist wieder meinen, besteht darin, dass ich Sie zu bitten habe, meine Entschuldigung entgegenzunehmen. Habe ich Sie richtig verstanden, Chief Inspector? Sie sagten, Sie hätten sich bei uns zu entschuldigen? Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Noch vor ein paar Stunden wollten Sie uns... In ein paar Stunden kann sehr vieles geschehen, Sir. Zunächst bitte ich um Ihr Verständnis dafür, dass Sie nach Lage der Dinge als schwer belastet und schuldig beziehungsweise mitschuldig am plötzlichen Tod des Mr. David Pritchard erscheinen mussten. Aber ich habe Ihnen doch immer wieder versichert... Das tun, und Sie verübeln mir hoffentlich nicht diese Feststellung, 99% aller Angeschuldigten. Und es ist Ihr gutes Recht, ein Recht, Sir, welches das Gesetz Ihnen ausdrücklich einräumt. Ich vertraue Ihrer Intelligenz so weit, Mr. St. John, und auch der Ihren, Mrs. Pritchard, Mutter, dass Sie verstehen werden, wie die Strafverfolgungsbehörde unter den gegebenen Umständen reagieren musste. Niemand hat einen Vorteil vom Ableben des Mr. Pritchard zu erwarten, als Sie beide. Die Beziehungen zwischen den Ehegatten waren unhaltbar geworden. Eine Scheidung schien sich zu verbieten. Sie musste unweigerlich zu einem Skandal führen. Aber mein Alibi... Ich habe es Ihnen angeboten. Sie wollten nichts davon wissen. Ich habe schon versucht, es Ihnen zu erklären, Mr. St. John. Niemand hätte sich die Mühe gemacht, Mrs. Pritchard auch nur anzuhören. Und hat sich daran jetzt irgendetwas geändert? Alles, Mrs. Pritchard. Nehmen Sie bitte einige Tatsachen zur Kenntnis, auf die wir zu unser aller Glück in der vergangenen 2 Stunden gestoßen sind. Ich glaube, ich war noch nie auf etwas so gespannt wie auf diese Tatsachen. Gut, Inspektor Barley, würden Sie das Wesentliche kurz referieren? Ja, zum Ersten. Mr. David Pritchard und die von ihm geführte Firma G.B. White befanden sich in einer desolaten wirtschaftlichen Lage. Eine finanzielle Katastrophe stand unmittelbar bevor. Es zeichneten sich nicht nur wirtschaftliche, sondern auch strafrechtliche Konsequenzen ab. Stichworte: Untreue, Unterschlagung, Vergehen gegen das Rauschmittelgesetz, Konkursverbrechen. Gründe genug, Mrs. Pritchard, für einen Mann von der Art ihres verstorbenen Gatten diesem Leben Valet zu sagen. Pritchard hatte seinen Selbstmord so geschickt in Szene gesetzt, dass nach unseren ersten Recherchen und Überlegungen bei uns der Verdacht aufkommen musste, Mr. St. John habe hier im Einvernehmen mit Mrs. Pritchard in besonders raffinierter Weise einen Mord vorbereitet und in Szene gesetzt. Wobei Mrs. Pritchard als Mittäterin, zumindest aber als Mitwisserin anzusehen war. Es wäre uns nie gelungen, uns aus eigener Kraft von diesem Verdacht zu befreien. Das ist nicht völlig auszuschließen, Mrs. Pritchard. Umso mehr... als ihr Gatte schon Wochen vor seinem Selbstmord durch seinen Hinweis auf ein angeblich gegen ihn geschmiedetes Komplott und sein Ersuchen um Polizeischutz vorsorglich eine Spur gelegt hatte, die nach Auffindung seiner Leiche brandheiß werden musste. Aber Sie haben ihm diese infame Verdächtigung doch nicht etwa geglaubt? Zunächst nicht. Aber gerade diese Tatsache war es, die mir nach dem Tod ihres Gatten höchst unbehagliche Überlegungen, ja... sogar Schuldgefühle bescherte. Wenn ich jetzt noch kurz einen weiteren Punkt vortragen dürfte, Chief Inspector. Machen Sie nur, Barley. Das Alibi. Ihr Alibi, Mrs. Pritchard. Ja. Vor allem aber das des Mr. St. John. Nachdem wir es zunächst als Schutzbehauptung angesehen und beiseite geschoben hatten, ist es heute plötzlich durch die Aussage einer Mr. St. John gegenüberwohnenden älteren Dame über jeden Zweifel erhärtet worden. Sie wollen doch nicht sagen, Inspektor... dass man uns während der letzten Nacht in James' Wohnung beobachtet hat? Ja, leider ist es so, wie Sie befürchten, Mrs. Pritchard. Man könnte aber mit dem gleichen Recht sagen, Gott sei Dank, denn ohne Mrs. O'Leary, das ist der Name besagter Dame, auf ihrer Beobachtungsstation, wäre es wohl kaum möglich gewesen, Ihnen ein zweifelfreies Alibi zu verschaffen. Trotzdem, scheußlicher Gedanke. Vergessen Sie es, Mrs. Pritchard. Und überreden Sie Mr. St. John, vor den Fenstern seines Schlafzimmers neue Vorhänge anzubringen. Sie hörten »Das blühende Leben« von Rolf Bohn. Es sprachen Chief Detective Inspector Stuart Hill, Benno Sterzenbach. Inspektor Barley, Jens Scholkmann. David St. John, Christian Redl. Evelyn Pritchard, Marlene Dickhoff. Mrs. O'Reary, Gerda Gmelin. Sowie Ernst Dietz, Joachim Richard und andere. Regie führte Günter Siebert. Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 1979.